Du bist meine große Sehnsucht, dein Gedenk ich Tag und Nacht. Nur ein Blick aus deinen Augen hat mich aus der Ruhe gebracht. Nun warte ich auf jene Stunde, bange und doch hoffnungsvoll, wo ein Wort aus deinem Munde meinen Traum erfüllen soll. Du bist meine große Sehnsucht, seit ich dich einmal gesehen. Und mein Herz sagt mir ganz leise, dass wir beide